Hallo, willkommen zum 29. Knackpunkt. Bald sind wir allesamt 30. Heute mit dabei Ansgar, die gelbe Gefahr, Sven, den Chef von Team Weller und mir, Old Man Christian. So sieht's aus. So sieht's aus, nicht anders. Ansgar, sei still, du bist nicht in diesem Team. Yep. Du bist anders. Ihr seid die behinderten Pokémon Go-Spieler, es gibt nicht mal Team Grün. Ja? Ja, wir sind Team Rocket, Mann. Wir sind Team was? Team Rock. Team Rock It, Mann. Okay. Rock It, Mann. Wir haben gesagt, William Shatner. Shatner finde ich gut. Ja, ja. Oder Stewie Griffin, je nachdem, wie man es auslegen William möchte. William Shatner. Was trinkt ihr denn heute so? Ansgar, bist du diesmal überzeugt worden, etwas Alkoholhaltiges zu trinken? Ich muss gleich noch fahren, deswegen. Ich habe nur Cola. Es gibt Uber. Ich werde garantiert nicht Uber bedienen. Für die paar hundert Meter, die ich gleich noch weg muss. Da fahre ich lieber selber. Ja, dafür musst du fahren. Nee. Fuck Logic. Nee. Ihr Pappenbohr. Ja, du, die Strecke ist nicht weit. Ich fahre auch nur mit dem Fahrrad, aber ich trinke keinen Alkohol trotzdem, wenn ich nicht muss. Ich habe am Anfang mitgemacht, aber das, Und du, Sven, bei mir gibt's aufgrund der Abendlage gar nichts mehr. Aber ich habe theoretisch hier noch Wodka stehen. So ganz geilen Wodka. Also. Okay, das heißt wenigstens theoretisch. Krakus. Polish Wodka. Best Wodka. Krakus Comic. Dann schauen wir mal, was bei mir wenigstens gibt's. Ansgar, Würfel. Einen sechsseitigen Würfel, weil diesmal habe ich wieder eine größere Auswahl und diesmal ist nur eine Tisk hier dabei. Wie viele Tisk hier sind es? Wie viel Tisk hier wird es? Ich habe eine 3 gewürfelt. Eine 3. 1, 2, 3. Ach, da muss ich wahrscheinlich gleich noch es was anderes Tisky nachdenken können. Eine kleine Flasche Grevensteiner. Oh, eine Kamera ruckelt ziemlich und der Autofokus kommt nicht hinterher. Ich habe jetzt nichts davon erkannt. Süffig mild im Charakter. Ja, da müsste man Fokus haben, damit das Autofokus hinterherkommen kann. Okay. Das ist nur die Helligkeit, die da angleicht. So, aber trotzdem. Prost! Und hat einer von euch ein gutes Thema? Eins, das ich vielleicht nachher erst ansprechen möchte. Also, wenn du willst, kannst du ruhig beginnen. Okay, also, ich habe nur ein ganz kurzes Thema. Und zwar sehe ich in Zeit Online wird der Film Legend of Tarzan irgendwie nicht gelistet oder was? Kontrovers betrachtet, weil es irgendwie Afrika in einem miesen Verhältnis darstellt. So, dass die dortigen Einwohner und so komplett aufgeschmissen sind ohne Tarzan, der plötzlich, wenn die Story stimmt, nicht mehr Herr des Dschungels ist, sondern der weiße Mann, der eigentlich herkommt und alle retten muss. Sondern das wird halt irgendwie. Warte mal, The Legend of Tarzan ist doch der, wo der wiederkehrt, ne? Also da war jetzt, weiß ich nicht. Also war doch jetzt so praktisch der. Ehrlich gesagt, bevor ich diesen Artikel jetzt gefunden habe, habe ich nicht mehr gewusst, dass es so einen Film gibt, der Legend of Tarzan heißt. Warte, der sollte ja irgendwie so düster oder so sein. Verdammt. War da nicht Samuel L. Jackson drin? Ja, darauf wollte ich auch noch hinaus. Das ist wieder einer der Filme, den Samuel L. Jackson mitspielt. Was ist an Sam White in meinem motherfucking Jungle verkehrt? Er ist doch eh das Problematische, weil... Als George Washington Williams dabei. Eher als Alibi für die problematische rassistische Perspektive des Films. So zitiere ich gerade aus dem Artikel. Ich meine, das ist ja nach dem Buch. Und von wann ist das Buch mit Tarzan und der ganzen Sache? Da ist das ja eh was, wo die mit Rassismus und so interessante Entscheidungen gewählt haben. Nennen wir es mal interessant, ja. Racism at its best. Ja, auf jeden Fall scheint es wohl war nicht gut anzukommen, wir werden besser dargestellt wird. Weil es wird, so wie ich es jetzt mitkriege, wird es halt überspitzt dargestellt, dass diese afrikanischen Einwohner, die es ja irgendwie in dem Film gibt, dass die komplett aufgeschmissen sind und alleine nicht klarkommen. Und nur Tarzan sie retten kann. Skarsgård oder wie der heißt, der den Tarzan spielt, er könnte weißer nicht sein. Von der Haut her. Das hört sich so falsch an. Ja, er hat auch den weißesten Namen. Ja, er ist der weißeste, den du kennst. So. Ja, Skarsgård, wenn das nicht schwedisch oder finnisch oder so klingt. Alexander Skarsgård, genau. So. Der spielt in Tarzan, ja, und der wird halt gebraucht. Ist der blond, blauäugig? So, das klassische weiße Retter-Muster. Ja, aber... Ja. das ist ja nichts Neues. Ich meine, wenigstens ist es nicht so, als ob die einen schwarzen Charakter genommen hätten und den extra weiß gemacht haben. Das ist ziemlich witzig gewesen wäre. Oder wenn plötzlich alle Eingeborenen bloß von Weißen gespielt werden würden. Das muss aber wohl nicht so einen riesen Konflikt ausgelöst haben, wie diese Ghostbusters. Gesundheit. Ich glaube, das zum Teil auch, weil bis du das erwähnt hast, habe ich den Film wieder völlig vergessen gehabt. Und wen interessiert fucking Tarzan? Ja. Wirklich. Tut mir leid, aber... Ist Tarzan schon so ausgelöst? Ich mochte die Disney-Zeichentrick-Version wegen Phil Collins. Wegen Phil Collins und seinem Can You Feel the Love Tonight. Wait. So für Phil Collins, wer macht den kompletten Soundtrack von Phil Collins? Das ist dieses Zeitalter der schlechten Entscheidungen, wie mit fucking Randy Newman einen kompletten Soundtrack machen lassen. Randy Neumann? Ja, no, in front of me. Randy Neumann. Ja. Randy Neumann. Randy? Ist das Inder? Den müsste man wegmachen. Ist das ein Inder? Oder? Aber... Nee. Erinnerst du dich an das Video von gestern? Weißt du es? Ja. Racist! Wenn du dich an gestern erinnern magst. Aber wir sind auch in Zeiten, wo Rassismus und alles so geballt und explosive Pulverfässer sind. Du, sobald irgendeiner Knackpunkt entdeckt und das sich mal durchschaut, was da so passiert, das sind wir sowieso alle am Arsch. Also wir haben in 2016 ja offiziell das Jahr... Also das ist der Zenit. Der Zenit des Rassismus. Sagen kannst, ohne dass es irgendwen im Internet aufregt und sofort anpisst und das irgendeine Scheiße auslöst. Wir hatten schon andere Scheiße vorher. Ich meine, kannst du dich erinnern, wie über Resident Evil 5 war das oder so? Wo die plötzlich riesige Probleme hatten, bloß weil es in Afrika ist, dass die Zombies schwarz sind. Oh, tut mir leid, dass die Zombies nicht überall weiß sind. Rassist? Ich meine, stell dir vor, wenn das wirklich so wäre, sobald du ein Zombie wirst, wirst du weiß. Wow. Ich möchte mich an dieser Aussage nicht beteiligen. Nee, es war nur eine Frage. Wenn der Virus so arbeiten würde. Das ist ja nur eine Idee. Stell dir das einfach mal kurz vor. Es wäre keine... Ich meine, das könnte interessant werden, weil das dann dieses, weil das halt angesehen könnte, dass es dann Rassenverrat oder so etwas wäre halt dadurch, dass halt die Zombies sind da bloß das, was normalerweise die Kultur des weißen Mannes ist. Und wenn du halt dort die verlässt und reinkommst und wie du dann endest und dass du eigentlich enthauptet werden musst oder so, das könnte halt reingelesen werden. Könnte. Ja, hast du mal geguckt, was Leute das Zombie-Genre im Allgemeinen interpretieren? Ich meine, was war das in den 80ern irgendwie? Angst vor dem Kommunismus oder so, die da irgendwie rein mitgebaut wurde? Oder, Angst vor dem Kommunismus war, glaube ich, all die Alien-Filme aus den frühen 80ern. Die hätte ich gerne gesehen. Also wenn... Kannst du ja, wir sind ja alle im Internet. Die siehst du ja vielleicht. Ach, sehe ich vielleicht. Auf in den Top 250 sind die dabei. Naja, E.T. ist da drin, oder? Keine Ahnung. Und, naja, wir hatten schon Aliens... Ja. Haben wir überhaupt noch irgendeinen anderen? Ich glaube, Alien 3 wird nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist sonst, glaube ich, keiner mehr drin. Red Dawn? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendeinen Alien-Film werden wir garantiert schon finden. Und wenn wir nach der Alternativübersetzung Alien gehen, einfach bloß Ausländer. Charlie. Ich meine, komm, war nicht Leon der Profi eigentlich ein illegaler Einwanderer oder so? Franzosen im Allgemeinen sind illegale Einwanderer. Oh, oh! Oh, Trigger! Oh. Kannst du mal schon mal deine E-Mail-Inbox checken? Mach ich gleich. Bestimmt schon voll von Anwälten und so, allem möglichen. Oh, ja. Das. YouTube-Bots, die erstmal nach Musik untersuchen und dadurch verklagen müssen, jetzt weiterentwickelt werden. YouTube-Sachen, wenn du irgendwas Anstößiges sagst, dass sie dich verklagen. Ach ja, oh Gott, der Bullshit. Oh Gott, YouTube macht sich immer mehr kaputt. Was haben sie denn jetzt gemacht? Ja, genau das. So, die haben doch jetzt hier die Richtlinien doch vor kurzer Zeit wieder geändert. Und wieder so vage, also wirklich so vage formuliert, dass du da wirklich alles reininterpretieren kannst. Sie können dich mittlerweile für so ziemlich alles ficken. Also es ist sogar so schlecht formuliert, dass wenn man es ganz krass auslegen würde, du machst einen Negativkommentar über irgendwen, kriegst einen Strike. Ja, wenn es wirklich ins Extreme, wenn du es ins Extreme treibst, ja, du machst einen Negativkommentar bei jemandem unter dem Video, kannst du einen Strike kassieren. Je nachdem, wie krass das ist. Auch rückwirkend? Das ist doof, aber die müssen eh mal das komplette System ändern, weil das Problem einfach auch ist, größer mit all den Leuten, die Videos verklagen, einfach bloß, damit die irgendwie 3 Tage lang deren, deren Werbeeinnahmen kassieren dürfen. Wir müssen da in Leute, die müssen da wieder Leute hinsetzen, die sich um bestimmte Dinge kümmern und nicht automatisierte Prozesse, die einfach nur von einer Maschine durchlaufen. Hey, wie viele scheiß Videos gibt es und so, das kannst du nicht mehr wirklich von Menschen reinlassen. Das schafft auch Arbeitsplätze. Das Problem ist ja, ja, aber die bezahlt sich dann keiner und jetzt haben die so schon Probleme mit Werbung und sonst was. Also, okay, wir können das machen. Du musst dann bloß vor jedem Video 5 Minuten Werbung gucken. Gucken, nicht wegklicken. Ja, stimmt. Guck. Wo war das denn? Wo war das denn? Irgendwie, YouTube hat... Fuck, wo war das oder war das? Scheiße. Irgendein... Was denn? War das denn? Irgendwie wollte YouTube mal... Ja, da muss man ein Gedächtnis YouTube haben. Wollte mal irgendwie einen Adblocker mal auch ficken. Und dann irgendwie so, ja, so, wenn dann testweise... Nee, was war das bei Twitch? Nee, ich hatte dann einen fucking Post nur drüber gesehen. Ich hab's halt nicht selber mitgekriegt. Ja, aber da musste sich jemand, weil er einen Adblocker hatte, musste der sich ein 5 Minuten Halo Video angucken, dass er nicht skippen konnte. Und immer wieder, wenn er F5 gedrückt hatte, startete das Video immer wieder neu, bis er den scheiß Adblock entfernt hat. Ja. Guck du dir mal eine scheiß 5 Minuten Halo Werbung an, auf die du keinen Bock hast. Für ein 30 Sekunden Video. Yeah. Dann gucke ich mir einfach das Video nicht an. Ja, aber das kann ja nicht Sinn des Ganzen sein. Nee, natürlich ist das nicht Sinn der Sache. Oder hat... Oh, ich habe Ich hatte letztens mal was Schlimmes erlebt auf dem Handy mit meiner YouTube-App, wo es irgendwie war, ich hatte halt... Normalerweise, man klickt ja immer sofort auf die Stelle, Video überspringen. Aber habt ihr mal das dann irgendwie 2 Sekunden zu lange laufen lassen und bevor ihr drücken wolltet und dann war der Button weg? Nein. Ich weiß auch nicht mal, wovon du redest, weil ich kenne keine Werbung auf YouTube. Ja, super. Also gibst du zu, dass du... Adblocker. Ja. Blocker und dergleichen verwendest, die man nicht sollte nach den Benutzerregeln und so. Hä? Ah, da interessiert sich Ansgar doch nicht. Wenn sie haben wollen, dann hätten sie längst das System installiert, die das unterbinden. Was gerade die testen und geklärt wurde. Danke, dass du jetzt auch im Thema drin bist. Bitteschön. Nee, aber... Weil da halt ein Werbevideo fängt an und nach 15 Sekunden oder so hast du die Option, das wegzuklicken, wenn es dich halt kein bisschen interessiert oder du zu deinem richtigen Video möchtest. So. Aber scheinbar, wenn du dann irgendwie mal kurz weggeguckt hast und wieder zurück, dann ist der Button da weg. Okay, das ist strange. Weil das was dann echt scheiße Fehler ist. Und weil so das ist jetzt einmal bei dir passiert, oder wie? Weil wenn du mir jetzt erzählen willst, dass das eine Mal ist dann noch was weiter passiert, dann ist das Regelfall. Wenn das jetzt einmal auftaucht, dann ist das ein Fehler gewesen. Nee, das ist öfter passiert. Was einmal aufgetaucht ist und was ein Fehler ist, war, dass ich dann, sobald das Werbevideo geendet hat, nicht mehr zu meinem ursprünglichen Video zurückkam. Und neu laden und so weiter. Keine Option. Ja, und dann nochmal neue Werbung angucken. Ich meine, wenn YouTube mir verspricht, dass sie sein zurückspulen zu dem alten YouTube, wie es viel übersichtlicher und einfacher war. Warte mal, von welchem YouTube, von welchem Jahr YouTube reden? Nicht runterscrolle, sondern sofort das Video pausiere. Dann würde ich auch den Adblocker wieder abschalten. Niemals. Lügner. Nee, stimmt, würde ich wirklich nicht. Aber ich fände es trotzdem toll, wenn sie es machen würden. Ja, super. Lügner. So dreist. Was? Ach, aber wo ja so bei Video und so Diensten sind, habt ihr das mitbekommen mit der Telekom und Spotify? Also, wenn man sich kennt, Spotify ist ja ein schöner Streamdienst für Musik im Internet. Am PC ist es echt nützlich, am Handy ist da mehr dieses, du brauchst eine schnelle Verbindung und wenn du es nicht, im Bezahltmodus verwendest, dann kannst du nicht Videos einzeln anwählen und kannst bloß so ein paar Mal pro Stunde skippen. Also Probleme wie sonst was, aber trotzdem gab's, weil Leute das immer noch mögen, richtig toll finden, selbst Apple das mittlerweile geklaut hat oder versucht zu klauen, nachzumachen, gab's von einigen Internetanbietern, wie halt zum Beispiel auch der Telekom, die Option, hey, wie wär's damit? Mit dem Vertrag, den ihr hier habt, für Spotify, deren Volumen, das zählen wir nicht mit, das frisst sich nicht in eurer Monatsverhältnis auf. Und jetzt haben die gemerkt, oh scheiße, das ist ja verdammt viel Daten, die wir jetzt gratis schicken. Ja, nee, das machen wir nicht mehr. Hatten sie ja für Pokémon Go auch angeboten. So, dass wenn du einen bestimmten Vertrag abschließt, dann das ganze Datenvolumen von Go ist dann halt umsonst. Aber Go ist, glaube ich, um einiges weniger als Spotify, ja, definitiv. Oder? Aber das hätten die sich auch vorher denken können. Haben die das nicht mal irgendwie, keine Ahnung, mal getestet, wie viel das eigentlich ist? wahrscheinlich haben die nicht gedacht, dass so viele Leute dann plötzlich Spotify nutzen. Das ist immer so geil, so, hey, lass uns was machen. Ja, hier ist die Werbung dafür. So, oh, scheiße, da gibt's Resonanz. Das ist jedes Mal dasselbe. Immer macht irgendeine Werbung für irgendwas richtig Cooles und dann sind die plötzlich alle perplex, weil sich da so viele Leute dafür interessieren. Also was ich hier sehe, ist, die mussten 10 Euro zahlen. Die mussten noch 10 Euro extra zahlen, damit Spotify nicht berechnet wird. Okay. Und dann trotzdem, das wird jetzt halt geändert, aber ich meine, weil es ist Spotify mit der Sache, die haben halt, anfangs hatten die auch noch ziemliche Lücken, was Musik und Genres angeht. Die haben, was deutsche Musik angeht, immer noch derbe Lücken, aber was eigentlich den amerikanischen, englischen Raum angeht, haben die jetzt sehr viel oder eigentlich fast alles, was ich mal gesucht hatte, da drin. Die haben jetzt selbst AC/DC, Michael Jackson. Das klingt trotzdem wie voll der Bullshit. Alles Mögliche. Selbst die Beatles. Aber halt, deswegen, es war halt nicht alles da und deshalb hast du ja denken können, Leute hören sich das so zusätzlich oder so an, aber werden wahrscheinlich auf ihrem Handy trotzdem noch andere Musik haben. Und ich glaube, das hat sich dann halt jetzt eher verwendet zu Leuten, die halt, ja, hey, also ich kann es ja eh ununterbrochen, ohne dass das in mein Datenvolumen ist. Naja, das mache ich mal. Ne? Also, ja, dann kann ich doch von meinem Handy das schmeißen und hab den Platz dann für ein paar mehr Games oder so. Cool. Und dann hören die nur noch da drauf und es saugt nur noch. Ich weiß nicht, ich finde das klingt irgendwie Bullshit, weil diese 10 Euro kannst du eigentlich auch Spotify geben, damit du Premium hast und den ganzen Musikscheiß dir offline ziehen. Ja, aber das muss ja trotzdem irgendwie auf dein Handy. Und nicht alle haben WLAN. Nicht alle was? Haben WLAN. Ja, brauchst du auch nicht. Sie brauchen ja nur mal kurzzeitig WLAN oder wenn sie wobei die heutigen Mobilverträge haben niemals unter 1 GB Internet Datenvolumen. Warte mal, reden wir... Von wegen, ich hab 400 MB. Reden wir jetzt von richtigen Verträgen oder nur so, ja, ich hätte... Ich hab 400 MB Vertrag. Wann geschlossen? Letztes Jahr. What? Warum macht man das? Weil ich keinen Bock hatte, mehr als 4 Euro pro Monat zu zahlen. Gut, du bist halt die Ausnahme in Deutschland. Also, aber alle anderen haben wirklich Verträge. Von wegen. Keine Ahnung, mit viel, viel mehr Volumen. Jedenfalls. Und es kann nicht sein, dass Leute kein WLAN haben. Wer sich Internet holt sich meistens eigentlich auch WLAN mit ins Haus sofort. Für Laptop und Smartphone und den ganzen Scheiß. Nein. Warum nicht sollte immer. Man das Hallo, nicht Hallo, es gibt noch machen. Genug Leute, die verdammt nochmal... Es gibt noch genug Leute, die verdammt nochmal AOL-Verträge haben mit Modem. Ja, mein Gott, da. Ein paar Alte. Die nächsten 2 Jahren sind die weggestorben. Und dann hast du halt nur noch Leute mit smoothen Internetverträgen. Ja, genau, im Internetland Deutschland. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Wir werden mit dem Thema nicht weiterkommen, wenn du mir jetzt halt widersprichst. Wo ich doch recht habe. Weil du dauernd Annahmen stellst, die sich kein bisschen bedeuten. Ja, natürlich, alle Leute haben ja auch nur iPhone 6S mit 15 Gig Flatline. Da gehe ich von aus. Also, vielleicht nicht die meisten, aber viele werden das haben. Davon gehe ich kein bisschen aus. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sich irgendein halbwegs günstiges Android geholt haben. Dann holst du dir doch, wenn du dir eh schon Internet ins Haus holst, dann nimmst du dir doch auch einen WLAN-Router dazu, dass du WLAN hast. Oder nicht? Weil du hast doch, keine Ahnung, den PC hat man nicht, wenn das 30 Euro kostet. Einen Zweitrechner oder man hat noch einen Laptop oder sein Smartphone oder so. Wie willst du das denn sonst machen? Erstens, WLAN hat meistens schlechtere Latenz, als bloß mit Kabel reinzustecken. Oder Empfangsprobleme, mit denen du kämpfen musst. Ja, aber wie schließt du dein Smartphone an einen Router an, wenn nicht über WLAN? Gar nicht, deswegen musst du ja den Vertrag haben mit dem viel und deswegen kannst du nicht einfach bloß alle Daten runterladen, was dein Argument war, weswegen, wenn man die 10 Euro an Spotify gibt, um Daten runterladen zu können, man nicht das Datenvolumen vom Vertrag braucht. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei, weil ich rede von zu Hause. Weil natürlich habe ich unterwegs auch kein... Ich rede über den Punkt, den du gemacht hast. Und ich habe auch nur ein... Boah, aber wenn du zu Hause keinen Router hast, dann kannst du es auch nicht runterladen, wenn du nicht das Datenvolumen hast. Was? Zu Hause? Was? Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir unseren... Boah, es geht einfach bloß, dass du verallgemeinert... Ich höre dich ganz schlecht sehr häufig. Dann höre ich nur so ein metallenes Rauschen oder irgend so ein Geknister. Ähnliches. Ich komme mit. Okay, gut, aber nochmal, Christian, ganz in Ruhe. Mit mehr Bandbreite. Also ist scheinbar das Problem, dass abgesehen von der Bandbreite. So, dass ich über das Thema rede und das Argument, was du gebracht hast und du dauernd verallgemeinerst, dass alle Leute haben halt perfekte Umstände. Nee, alle nicht, die meisten. Nein, nicht in Deutschland. Genug Leute haben jetzt auch schon keinen Festnetzanschluss überhaupt mehr, sondern bloß nur noch das Mobiltelefon. Ja, das wird wohl so sein. Ja, und wie sollen die dann runterladen, ohne dass die einen schnellen Mobilfunkvertrag haben und dass für sie dann die 10 Euro Spotify sich lohnt? Hm? Na? Das Ding ist, sie nutzen einmalig ihre Bandbreite, um in Spotify Premium die ganze Scheiße offline runterzuladen. Dann haben sie die offline da und brauchen danach kein Internet mehr dafür. Im Endeffekt läuft das, im Endeffekt ist es scheißegal, ob du den Vertrag A von Telekom hast oder dir Spotify Premium holst, weil im Endeffekt bedeutet es, du hast Musik auf dem Smartphone. Warum würdest du monatliche Kosten bezahlen, wenn du eh immer bloß die gleiche Musik auf deinem Handy hast? Statt wechseln und zu gucken anders. Weil einem die Songs gefallen? Egal. Ja, aber wenn du eh immer die gleiche Musik drauf hast, dann könntest du dir einfach bloß 3 CDs kaufen und hast du den gleichen Monatspreis. Wer kauft immer noch CDs? Fertig. Musik-Snobs. Christian, wir vergessen das Thema. Hier, Sven, was hast du denn noch? Bitte, rette es. Wow. Hey, Musik-Snobs. Ah. Wow. Achso, du hast noch was? Okay, gut. Nee, bitte nicht mehr. Kein Telekom mehr. Ich gehe jetzt schlafen. So, egal. Das habe ich aber gewonnen, das Thema. Das möchte ich argumentieren. Nee, absolut nicht. weil wir 10er Punkte haben. Seit wann ist jetzt Diskussion Killen gewonnen? Nee, Sven, halt die Schnauze jetzt. Wenn Telekom sowieso den Scheiß einstellt, bleibt dir keine andere Wahl, außer Spotify Premium zu holen und die Songs runterzuladen. So sieht's nämlich aus. So viel zum Thema Kill die Diskussion. Und jetzt hast du gewonnen wegen meiner. Ist mir auch scheißegal. So, ja, solange ich gewonnen habe, ist mir auch alles egal. So. Ich hatte was anderes. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch alle auf Windows 10 aufgewertet. Ja. Nein, ich habe wieder gedowngradet. Ansgar ist jetzt auch endlich im Club gekommen. Ja, in den letzten 5 Tagen. Und das Datum ist jetzt zu Ende. Windows sollte eigentlich geschlossen sein, aber ist dann doch irgendwie nicht ganz. Nämlich scheinbar kann man immer noch auf nicht genau benannte Zeit auf Windows 10 upgraden. Wegen einer sehr, sehr schwammigen Formulierung von der eigenen Seite von denen. Also, we are not restricting the free upgrade offer to specific accessitive technologies. If you use accessitive technology on Windows, you are eligible for the free upgrade offer. Also, wenn du Hilfsunterstützungssachen benutzt, kannst du trotzdem noch aufwerten. Wie zum Beispiel Bildschirmtastatur oder Bildschirmlupe. Ja, das zählt als accessitive, also helfende Technologie unter Windows. Das heißt, du musst bloß so ein Kram einmal gestartet haben in Windows 7 und sofort kannst du immer noch Windows 10 upgraden. Es gibt ein paar Theorien dazu, warum die das gemacht haben, und ich schließe mich der Breiten an, die sagt, ja, wir wollten eigentlich Schluss machen, aber zu viele von euch Arschlöchern haben immer noch Windows 7 und das geht nicht. Und jetzt? Wir können erst Windows 10 euch vorschreiben, wenn genug das haben. Also macht endlich, ihr Arsche. War das nicht irgendwo in der Diskussion, dass sie auch einfach inoffiziell verlängert haben? Grundlos. Also das halt, du hast dann wenigstens diese Begründung, dass du darunter halt noch verlängert hast. Du musst Accessitive Technologies verwenden. Ja. Ja. Was sie darunter verstehen, ist, weil wenn diese Folge online geht, ist Windows 10, also jetzt. Also das ist jetzt schon wieder eine Woche her im Endeffekt. Wie sind denn eure Erfahrungen so bisher damit? Ich habe das ja jetzt noch nicht so lange. Ihr habt euch ja schon ein bisschen mehr damit gequält. Christian stellt den Alkohol weg, der macht sich aggressiv. Nee, das kleine Bier war zu wenig. Da muss der Captain ran. Also ich find's jetzt weiterhin nicht schlecht. Und Katana hat bei euch auch abgestellt, alles? Es ist meines Wissens nach noch abgestellt, ja. Soweit es geht, weil... Warte, Cortana, öffne Steam. Okay, nichts passiert, gut. Also entweder kann sie mich nicht verstehen, witzig, wenn oder was passiert wäre. So. Moment. Ich hab mir eine Cortana... Ja, dann, ach, scheiße. Ich hab mir spaßeshalber einmal Cortana aktiviert und dann eine Cortana-Mod gegoogelt und jetzt kann ich jedes Mal, okay, Google sagen, wenn ich was von ihr möchte. Sucht die da trotzdem immer noch nicht auf Google, sondern auf... Worauf guckt die nochmal? Schaut eigentlich auf alles in deinem Rechner, wenn du ihr alles erlaubst. Ja, aber wenn die Online guckt, abchecken, guckt ihr leider nicht kann Google. Kann deinen Standort abfragen und kann das Wetter für dich nachgucken und sie kann Dateien für dich suchen und alles. Ja, aber die benutzt als Suchanfrage ja nicht Google als Suchmaschine, um an die Daten zu kommen, sondern irgendeine andere Scheißmaschine. Sie wird wahrscheinlich Cortana benutzen. Warte, ich Yahoo, Lycos. Hauptsache, sie benutzt und nicht was Bing. Davon. Das andere ist mir egal. Das kannst du nicht sicher sein. Das wird sie höchstwahrscheinlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war beim Internet Explorer doch Bing. Das wird sie garantiert machen. Bing wird sie benutzen. Ja. Also Google wird doch einfach mal. Haha, welche. Nee, aber Suche, welche Suchmaschine verwendet Cortana? Also die wollte zu viel wissen und dürfen. Das fiel mir gar nicht. Und das ist deine Ex-Freundin, auf die du nicht schaffst. Ja, sie benutzt Bing. Zeig doch. Das andere weg, Quatsch. Bing. Boah. Schon ist das komplett uninteressant. Bing fries hat dann. Ja, wenn man sie weggeschafft hat. Vielleicht will ja einer von uns sie irgendwann mal aus dem Schrank holen, weil es ist ja was Cooles. Hey, jetzt können wir dem Computer reden und sagen, was er zu tun hat. Demnächst haben wir durchsichtiges Aluminium und fliegen mit Walen durchs Weltall. Wir haben Virtual Reality! Ja, ich hätte lieber Augmented, danke. Einfach nur schneller unsere PCs mit der Maus zu verwenden. Augmented Reality oder Virtual Reality, wenn das so weitergeht, dann haben wir wirklich irgendwann die Matrix. Ich hatte bloß einen verdammten Artikel gelesen, der irgendwie meinte mit, bald werden Fernbedienungen für Fernseher komplett aussterben und so. Die Argumente ergeben ein bisschen Sinn, aber wirklich, was ist besser? Ich möchte Sender hoch, Sender runter oder Sender hoch! Nee, also mit Gesten wird das schon mal gar nicht funktionieren. Du wirst einfach sagen Pro7 und dann wird er dir auf Pro7 schalten. Nein, Pro7 bezahlt uns nicht, dass ich das jetzt gesagt habe. Noch nicht. Aber das würde ich kein bisschen wollen, weil das muss ja dann ununterbrochen dich anhören, um zu wissen, wann es denn umschalten soll. Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt lieber, als dass eine Kamera die ganze Zeit beobachtet, ob ich wohl irgendwie, keine Ahnung, den Arm hebe. Oder nach links. Ja, vor der Kamera kann ich eher, wenn ich halt nichts damit zu tun haben will, was stellen. Mikro ist da mehr Problem. Ich denke auch sowieso, so ganz wird man die Fernbedienung nicht loswerden. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sie irgendwie einen Touchsensor kriegt, und sobald du den berührst und dann was sagst. Mhm. Also dann wird vielleicht umgeschaltet. Ich denke, sie wird weggehen. Sie wird weggehen, aber stattdessen hast du halt bloß eine App auf dem Handy. Eine Remote-App, das wäre natürlich auch machbar. Wobei, das würde bedeuten, dass diese Firma, die diese geilen Fernbedienungen produziert, die aussehen wie Harry Potter Zauberstäbe, dass die pleite geht. Als ob, die stellt das dann auf Bluetooth und dann sind das irgendwie Geräte für Kennt Google Go. Die sind voll cool, musst du rutschen und wedeln, damit du umschalten kannst. Und mit denen machst du nämlich die Gesten hoch und runter stellt das Ding lauter leiser und mit links und rechts swipen kannst du durch die Sender schalten. Sehr lustig. Stell dir vor, wenn du eine Pokémon Go Plus irgendwie aufbrichst, crackst oder sonst was und die in diesen Zauberstab reinpackst. Wozu? Das heißt, du musst den Zauberstab schwingen, um Pokémon zu fangen. Sie sitzen so auf dem Smartphone so. Vigadium Leviosa. Hast du nicht die Pokémon Go Plus mitbekommen, Ansgar? Ich hab das nicht. Ich weiß nur, dass wenn du dass das Ding irgendwie vibriert, wenn irgendwas in der Nähe ist und du brauchst so den Knopf drücken und alles, was auch immer gerade im Spiel. Ja, das heißt, du hast dein Handy nie in der Nähe. Das vibriert einfach bloß und dann drückst du einen Knopf. Ja. Oder du vibriert und drückst einen anderen Knopf oder so. Deswegen voll wenig drin, aber das heißt, oh, mein Zauberstab vibriert. Und dann wird der Knopf gedrückt. Und das heißt, du musst nicht mehr auf dem Bildschirm zeigen oder sonst was, sondern kannst auf den Zuschauer in der Umgebung. Dieses Go Plus hätte ich aber lieber, als dass das Ding in einem Zauberstab sitzt. Weil das Go Plus kann ich mir irgendwo anbutten oder so und sieht cool aus. Und mit dem Zauberstab durch die Gegend wursteln in der Öffentlichkeit, das hat immer ein bisschen was von der Typ ist gestört oder weiß nicht, wo die nächste Convention ist. Oh. Was würden wir wetten, dass das Plus ein Armband haben wird, was ein kleines bisschen zu eng ist für normale Menschen? Also für normale erwachsene Menschen? Nee, den Fehler wird Nintendo nicht machen. Absolut nicht. Das Hoffe Ding ich wird allen Handgelenken der ganzen Welt passen. Weil es viel zu groß sein wird, aber mal wieder diesen Slider haben kann, dass es sich einfach anpassen kann. Fertig aus Ende. Ja, genau. Das ist der Ausgleich. Das ist sogar, okay, das wäre auch geil. Ein halbes Meter Stoff. Es wird wie die Nunchucks hat es diese komischen, so einen Schlaufenzieher. Ja, genau die hatte ich auch im Kopf. Das ist nämlich der Ausgleich dafür, dass wir bei bestimmten Unterhaltungsmedien, die sie ja anbieten, keine Ladekabel dabei haben. Darum sorgen wir dafür, dass solche Schlaufengeräte immer passen. So. Ja, die Frage ist, wie weit ist Nintendo wirklich eng da drin? Weil ich meine, jetzt hat ja auch schon die Firma Niantic, oder wie hieß die doch? Niantic, oder? Niantic, die hat ja schon genau. Ein paar Sachen gemacht, die normal... die ja normalerweise Nintendo nicht machen würde. Weil würde Nintendo wirklich ein Spiel in der Beta rauslassen und an die bloße Menge und auf die Weise, die es nicht so hat? Deswegen, normalerweise gebe ich zu, Nintendo macht Sachen, die gut getestet sind, außer die Wiimote, die erste Generation, die alle voll scheiße waren oder das Upgrading. Aber das ist halt Begrenzung der Zeit und so. Aber ich glaube... Komm, die Leute haben verkackte, schlechte Server am ersten Tag gestellt, weil die nicht dachten, dass so viele Leute das wollen. Die haben jetzt erst irgendwie einen Patch gemacht, der auch wieder nicht so alles getroffen hat. Ja, oh, habt ihr mitbekommen, wie jetzt der Pokémon Go Patch den Drei-Pfoten-Bug angesprochen hat? Ich weiß nicht mal, von was für einem Bug die reden. Hast du das nicht die letzten Tage gehabt? Oder letzte Woche oder noch was? Dass alle Pokémon immer bloß drei Pfoten. Die es soll ja normalerweise dienen, wie nahe ein Pokémon ist. Mhm. Soll ja dargestellt sein, wie viele Pfoten unter dem sind. Ja. Und seit anderthalb Wochen oder so sind immer drei Pfoten, egal wie nah es ist. Okay. Immer. Das heißt, mit heiß und kalt suchen, finden, wissen, wo die sind, kannst du völlig vergessen. Wie haben die den Bug angesprochen? Ja, die haben die Pfoten weggemacht, komplett. Cool, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt die Woche, wirklich. Wie, Das war heute der Patch. Wie findet man die Viecher dann noch? Durch Zufall drüber laufen. Du musst halt laufen, fertig. So, also eigentlich macht man also das, was man so die ganze Zeit gemacht hat. Man scheißt auf diese Anzeige, welche Viecher sind gerade in der Nähe und fängt einfach jedes Haufen Scheiße, das einem über den Weg läuft. Das ist Pikachu und das dritte. Du verwechselst gerade für mich auf jeden Fall Ursache und sonst was. Ja, aber stell dir vor, du hast da das Pokémon. Oh, hier ist ein Kleinstein in der Nähe. Ja, dann normalerweise hast du, es hat drei Pfoten. Ich gehe nach Norden, aber es bleibt bei drei Pfoten. Ich gehe nach Westen, es wird auf zwei Pfoten. Oh, ich komme näher. Ich weiß halbwegs, wo es ist. Es ist im Süden. Das kannst du völlig vergessen. Deswegen das Gezielte, das ist einfach bloß doof, wenn du die Pfoten auch noch komplett wegmachst. So, Avatare können jetzt endlich verändert werden, das war auch was Bescheuertes. Da kannst du aussuchen, wie du aussiehst, aber das niemals wieder verändern. Weil... Ich kann's verstehen, ich hatte Glück gehabt, aber stellt euch vor, ja, ich habe den Avatar gemacht und sonst was und jetzt, yeah, ich habe coole gelbe Klamotten, aber alle meine Freunde sind Team Rot. Ja. Ja, scheiße, jetzt bin ich einer in Team Rot und hab bloß gelbe Sachen an. Ist doch doof, warum will ich das? Warum möchtest du eine Uniform tragen? Du hast ein ganzes Bekleidungsgeschäft. Weil voll. Go Team Valor! Gut, dass du... Valor, du also. Man hebt ihn halt nicht in die... einer gelben nee, Welt. Nee, man macht das nicht mehr. Wenn ist das nicht klar, aber, Nee, ich verstehe den Sinn dahinter, jetzt extra sich auf Pokémon-Jagd extra so anzuziehen wie sein Team, verstehe ich auch nicht. Nee, das Ding ist einfach nur die Pornos. Nein, sein Avatar halt entsprechend für dem Team zu haben. Was spiegelt sich in meiner Brille? Mein Auge. Nein, das Gameplay? Live Gameplay aus der Spiegelwelt der Brille. Leute hängen so am Monitor. So, ja, der Grund, warum Sven so wenig redet, ist, dass er einfach bloß was am Zocken ist. Boah, ist der immer noch nicht tot, Alter. So, aber mir ist bloß der Avatar, weil du hast, es ist nicht so, als ob du den irgendwie individuell anziehen könntest. Du hast hier bloß ein paar andere Mützen, ein paar andere Hemden, ein paar andere Schuhe, aber es ist auch irgendwie immer eine Wahl zwischen einer blauen, einer gelben, einer roten. Eine blaue, eine gelbe, rote, eine blaue, grüne, gelbe, rot. Blaue, also die Farben, aber das bevor du weißt, dass es die Teams gibt und welches Team du willst und dass du die Teams niemals wechseln kannst. Wobei, was dieses Teamwechseln angeht, habt ihr das mitgekriegt, dass da immer mehr YouTube-Videos auftauchen, die dir angeblich verraten, wie du dein Team wechselst? Neuen Account machen, also Team wechseln. Du löscht deinen Account und machst einen neuen. Aufflashen da in YouTube, so hier, trendet gerade wie Sau, da sind die immer dabei, aber ich denk mir immer so, kann doch nur Scam sein. Ich hab das noch nicht angeklickt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gibt. Das ist fix. Das hätten sie mal noch irgendwo einen Button gehabt. Vielleicht geht das. Nee, weil ich habe auch irgendwie gehört, dass man, Team, wie man Pikachu auch kriegen kann, wenn man halt erstmal wenn man lange genug vor seinem Team wegläuft, dann kriegt man es auch. Dann kann man es wechseln. Ja, nee, wenn man halt bis zu einem gewissen Level kein Team ausgewählt hat, kann man auch dann Team Rocket wählen. Team Rocket. Hey, stell dir vor, wenn du fucking Team Rocket bist, ja? Team Rocket sind die mit den Knarren, die an den Pokestops, die dir dein Geld und dein die dein Geld abnehmen, ja. Oh nee, wenn du die Pokémon von den Pokestops klauen könntest. Weil es Team Rocket, die klauen Pokémon. Das wäre doch toll. Ich sehe das nur als Bild, aber irgendein Park in Schweden ist offiziell in Bud Spencer Park umbenannt worden. Sehr gut, finde ich gut. Ich habe keine Erklärung dazu. Warum ich in Schweden? Ich sehe nur die Sprache und darunter steht Bud Spencer Park. Bilder. Und das als Bild. Gibt's da auch ein Bier- und Würstchenstand? Mit Bohnen? Moment, wieso Budapest? Das ist doch Quatsch. What the shit? Also klingt's wohl nach einem sehr schlechten Fake oder so. Keine Ahnung, ist von der offiziellen Bud Spencer-Gruppe geteilt. Also, wird wohl irgendwas dran sein. Oder nicht. Oder sollte zumindest was dran sein. Es ist das Internet, man muss vorsichtig sein. Nee, wieso? Das ist doch von der richtig coolen Gruppe, der ich vorher geteilt worden. Das muss doch echt sein. Das würde ich doch nicht teilen. Mhm, so. Ja, wie diese Neuigkeiten vom Postillion, dass der Bruder von Monica Lewinsky eine Praktikant werden will im Weißen Haus. Das Internet, so viel Bullshit, so wenig Fakten. Zu viel. Wenn wir bei Spielen sind, mit Pokémon sind ja so durch. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende kurz angespielt gehabt, Ark Survival Evolved, weil es einen Free Weekend gab. Und wir könnten ja ein kleines bisschen von unseren Erfahrungen schildern. Don't waste your money, play that game. Zusammen... Punkt. Psst, spoil doch nicht. Wir wollen doch ein bisschen langsam erst dadurch hochpegeln, dass wir das voll scheiße finden. So, also, bei mir war die Erfahrung, ich habe ein bisschen schlechteren PC. Bisschen. Also habe ich mal einfach, als ich die Startoption hatte, die mit extra wenig RAM ausgewählt. Wonach das Spiel dann aussah wie PlayStation 1, PlayStation 2 Ära-Spiel, was aber trotzdem irgendwie 5 Minuten lang warten möchte, bis ich auf einen Server connected bin. Der dann natürlich bevölkert ist von Leuten, die nach, was sagt ihr, 100 Stunden, 200 Stunden plus, wie viel haben denn die Leute dort gezockt, um all den Scheiß aufzubauen, den sie da gebaut haben? 5 Minuten. Keine Ahnung. Weil die YouTube-Kommentare sagen 5 Minuten. Also offensichtlich 5 Minuten. Das Spiel ist ja auch fünf Minuten von Anfang an. Neueste mittlerweile. Und da hatten die natürlich schon eine ganze Ecke Zeit dazu. Sich eine stadtgroße Festung aufzubauen, in der 300 Dinosaurier wie Soldaten nebeneinander aufgereiht einfach nur rumstehen. Der Server war ansonsten leer. Ich hab nur eine einzige Person gesehen. Und die hatte mich dann in der Festung, in der ich gespawnt bin, relativ... freundlich hinaus komplimentiert. Ja, aber es ist nicht, dass es Festungen oder so sind. Es sah mich aus wie einfach bloß verdammte Bauhöfe oder so ein Scheiß. Und die Bauhöfe waren halt, ja, all den Kram, den ich besitze und alle Türen und sowas sind verschlossen mit irgendwelchen PIN-Codes. Das heißt, da kommst du nicht ran als Neuling. Und du kommst auch nicht wirklich raus, außer hier über die Mauer in den Tod zu springen. Also das machst du besser und spawnst woanders. Ja, das war sehr lustig. Und von man den, kann in Ark alles abschließen, auch ein Futtertrog oder so. Mit dem PIN-Code gesichert. Ja, und auch die Tür, um raus aus deiner Scheißgebiet zu kommen. Nee, dann warst du in einer anderen Festung. Weil ich da, wollte raus. Ich fand da so eine Einwegrampe, die kannst du rauf, um über die Mauer nach draußen zu kommen, aber du kannst dann halt nicht wieder rein. Ja, nee, ich musste aus einem Cliff springen, wo ich mich erstmal hochgeglitscht hatte, um da wegzukommen, ins Wasser. Glitch-User. Deswegen, ich wollte eigentlich raus, weil ich wollte das Spiel verdammt nochmal halt testen, mitbekommen, was es ist, da anzufangen, aufzuleveln. Hab ja gehört, wie irgendwie dann 3 Stunden lang einfach bloß Ansgar nur am Verrecken war. Hm. Weil irgendwie dauernd ein Spuck-Dinosaurier ihn fertig gemacht hat. Deswegen, ich wollte das, aber... Wenn du eine halbe Stunde lang das nicht kannst, weil ich bin hier gespawnt, ich bin in einem verdammten Hof, wo ich nicht wegkomme. Gibt's hier irgendwas für mich? Nein. Hat hier irgendeiner für Neulinge was gerissen? Nein. Ja, okay, ja, dann Suizid, neuer Charakter, anderer Spawnpunkt. So, gibt's hier was? Nein, nein, nein, nein, nein. So, nächster? Nein, nein, nein, nein, nein. Ah, fuck this shit. Das Problem ist, dass du die ganze Zeit versucht hast, von fertigen Installationen anderer Leute irgendwie zu griefen. Dann einfach loszugehen und, wie ich dir das gesagt habe, Steine und Holz zu sammeln, um dir deine erste Axt selber zu bauen. Ich habe versucht, aus denen rauszukommen. Ich wollte raus, wenn die, einzige, die Freiheit die und es ging nicht, weil die Mauern gebaut haben. Die wirklich einzige Problematik ist, die Steuerung ist nicht intuitiv und die Progression ist einfach zu schlecht. Beziehungsweise es gibt keine Restriktion für die Dinosaurier. Es kann sein, dass bei dir am Spawn, wenn du gerade erst aufgewacht bist, ein Allosaurus oder irgendein Riesenskorpion oder sowas, die du mit losen Händen einfach nicht besiegt kriegst und vor denen du nicht weglaufen kannst. Du musst also so lange dich erstmal durch diese Sterbeanimationen und Aufweckanimationen neuer Charaktere quälen, bis du endlich mal das Glück hast, an einem Strandstück oder so zu landen, an dem nichts los ist gerade. um dann erstmal alle Ruhe Werkzeug zu sammeln. Mit der Aussicht, dass, wie gesagt, keine Restriktion, irgendwann plötzlich ein mächtiger Saurier ankommt, den du mit deiner Anfangs-Level-1-Hacke, die halb kaputt ist, nicht totkriegst. Das ist richtig. Das ist das Einzige, was wir hatten es ja dann. Die harten Dinosaurier auch wir hatten's an den Küstengebieten sind und nicht nur im Inland zum Beispiel oder so. Ich meine, komm, damit könnte man leben, was mich stärker begrenzt, weil es ist ja ein Spiel, was auch dafür aussetzt, dass du das zusammen mit den Kumpels spielst. Wir hatten es ja mal kurz mal alle angespielt, wo Ansgar und ich das gespielt haben. Und ich habe eigentlich nur dann haben wir was angespielt, Dinos geboxt und hatte schon nach 5 Minuten keinen Bock mehr. Ich wollte einfach bloß dann ein bisschen was weggehen von dem Spawn von Ansgar und was machen. Und dann war er ein kleines bisschen weiter weg von der von dem Häuschen, was er gebaut hat. Ich wollte dort rein und habe plötzlich die Nachricht bekommen, ja, nee, sie können sich nicht so weit vom Host entfernen. Ich muss dazu. Das heißt, wenn du nicht irgendwie noch extra weiß auch nicht, ob ich irgendwie dedizierten Server leitest. Irgendwelche Rechte hätte vergeben müssen. Weil ich hatte irgendwie noch so einen Admin-Bereich beim Hosten, wo ich dann noch hätte einstellen können, eine Whitelist, Blacklist und so weiter. Wahrscheinlich hätte ich dort auch irgendwelche Freiheiten vergeben können, wie Freedom of Movement oder irgendwie so ein Getue. Weiß ich nicht. Ja, aber keine Ahnung, so wie es da bisher war, ist aber auch immer in der Nähe vom Host bleiben, an einer verdammten Leine, weil, oh, du könntest griefen und kaputt machen, oder du musst halt mehr Gebiet reinladen und das würde ja mein PC ficken. So, nee. Das größte Problem ist, ich habe schöner und besser gesehen, was weniger Ressourcen am PC frisst. Allein, wenn ich da an Faust oder sowas gucke. Ich meine, okay, es hat keine Dinos und das ist ein ziemlich großes Manko. Weil Dinos sind schon ziemlich cool, aber... Also das hat mich nicht mal so also sehr gestört, weil ich hatte das Problem nicht mal. Aber mich hat wirklich nur gestört, dass es möglich ist, dass Dinosaurier dich ficken, noch bevor du dir irgendwas aufgebaut hast. Wieder und wieder. Das hat mich viel mehr gestört, als dass du irgendwie Probleme hast, dass du nicht weggehen kannst. Interessiert mich doch nicht. Aber ich finde Svens Art zu spielen auch sehr cool. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich boxe den erstbesten Dinosaurier, der mir begegnet. Ja. Mit bloßen Händen, sofort so, anfangen, ohne Scheiß, Dinosaurus zu boxen. Das Spiel, 10 Minuten gespielt, schon keinen Bock mehr gehabt. Okay, gut, ich join einfach nur, okay, wo ist der größte Dino hier in der Ecke? Bam, bam, bam, bam, bam. Und da war Sven tot. Ja. So, du, nee. Ich sag ja, was man sonst noch ändern muss. Ansonsten ist es eigentlich ganz nett, du durch Bauen und Craften und Zeug farmen und Ressourcen abbauen, steigst du Level und mit dem Level kannst du halt neue Rezepte freischalten, die du craften kannst. So, also stärkere Wände, größere Bänder. Ja, so also toll besonders. Was man halt braucht. Ich meine, das Einzige, was ich dem mochte von dem Craft-System, war dieses, dass wenn du ein Werkzeug ausgerüstet hast in der Quick-Toolbar und das ging kaputt. Hm. Dann kannst du trotzdem noch auf den Button drücken und wenn du Ressourcen hast, das zu reparieren oder neu zu bauen, dann machst du das. Ja, das ist nice. Und das war was schön Nützliches, was ich gerne in anderen Spielen hätte. Aber ich wäre auch zufrieden, wenn in Minecraft einfach meine Eisenspitzhacke geht kaputt, pack mir eine meiner anderen Eisenhacken in die Hand. Das gibt's ja bei Tekkit und leider nicht bei Vanilla Minecraft, das könnten die auch mal da reinwerfen. Fuck Tekkit. Vanilla all the way. Hey, Ticket war cool, bis verdammt nochmal ich nicht mehr raustüfteln konnte, wie man die Pipes benutzt, um Ressourcen zu transportieren. Achso, und das ist jetzt Tickets also, Schuld, noch oder mal was? Nochmal kurz, bevor wir wieder verlaufen zum dritten Mal heute. Nochmal zur Ark zurück. Also, wenn man diese Anfangsschwierigkeit überwunden hat, würde ich dem Spiel sogar noch eine 7,5 von 10 geben. Wie gesagt, wenn man... Wow. Ansonsten fand ich das eigentlich recht super, die Erfahrung. So, das war ziemlich cool, sich das Stück für Stück aufzubauen, herauszufinden, wie was funktioniert. Das gehört ja immer mit dazu. Und wenn man dann auch endlich mal sich die Nahkampfwaffen craften kann, wie oder Wurfspeere oder so, dann sind auch die größeren Dinos eigentlich kein Problem mehr. Bis auf die Riesenschildkröte. Du hast gesagt, die kann nichts. Die hat uns zweimal getötet. Die war Level 4 oder so ein Scheiß. Die war 34 und wir waren Level 5 oder 6 vielleicht. Oder 11. Wow, Leute, ich habe einen Level 50 Dino totgeboxt. Bitch, please. Und ihr kommt noch nicht mal mit einem... Was war das, Level 34? Ja, ich sage, die war Level 4 und... Hey, der T-Rex lag im Sterben. 4. Zählt nicht. Der hatte wehen. Aber okay, also Ansgars Aussage 7 oder 7,5 Punkte, sobald dein Schließmuskel aufhört zu bluten. So, und bei mir ist es... Ja, nee, wenn ein Game mich ficken will, ja, dann hau ab. Von 10. Dann pfeife ich meine kleine Rape-Whistle und dann ist das nix mit. Wenn du mich... Auch wegen Anforderungen und sonst was und Zeitentwicklung und vom Geld, nee. Von 10. Von 10 Punkten. 2. Wow, okay. Und Sven, was sagst du? So wie das Spiel jetzt gerade ist, so, ja, ist eine 5, ne? Okay. Ja, weil... Das heißt, 5, 7, 14,5. Ja, 5 irgendwas mehr. Immer noch so viel. Von 10. Ich gebe ihm mit bloßen Fäusten Dinosboxen von 10. Apropos von 10 und Punktebewertung. So. Wollen wir langsam zum Film überkommen, oder? Boah, ich glaube ja, oder? Weil ich mein, es ist ja, geht. Ich habe noch ein kleines Thema. Okay. Die Woche. Ein kleines. Ja, ein kleines. Es geht halt um, oh. Es könnte in euer Steam-Account, es könnte in euer Steam-Account gehen. Was? Hilfe, man kann das. muss ich ausloggen dafür? Nein, oder? das ist immer wieder eine Gerüchteküche, aber es ist halt Tim Sweeney. Wo auch immer dieser Tim Sweeney ist so ein, also hier ist der Founder, also der Begründer von Epic Games. Und der ist mal wieder so jetzt gerade mega hitzig in der Weltgeschichte am rumhampeln, von wegen, dass ja Windows, beziehungsweise besser gesagt Microsoft, Steam zerstören will. Nach und nach. Ja, okay. Ja, und zwar ziemlich weiter. Perfide, und zwar das, was ich auch vorhin kurz mit Ansgar angesprochen hatte, indem nämlich Microsoft jetzt mehr und mehr auf die Win32 Dateien, beziehungsweise auf den Registry-Eintrag, der mit der Win32 Datei, sage ich jetzt einfach mal, zu tun hat, dass sie das nach und nach entfernen. Und darauf basiert komplett Steam. Beziehungsweise darauf stützt sich auch Windows-Betriebssystem komplett Steam. Das heißt, sie nehmen praktisch die komplette Grundlage der kompletten Programmierung von Steam und alles, was dahinter steckt, und entfernen es einfach. Ja, nee, da kommen die nicht mit durch. Das wird nicht klappen. Was? Das wäre eine ganz, ganz dumme Idee. Nee, wieso? Die wollen doch eben. Weil, wieso? Die haben doch einen eigenen Market, über den die Spiele verkaufen. Warum wäre das aus deren Sicht jetzt blöd, ihren Konkurrenten auszuschalten? Ja, aber warte mal kurz. Wir haben gerade Windows 10. Das Windows, was keine Sau wollte, selbst wenn es geschenkt wird. Ja? Niedrigste Verkaufszahlen wie sonst was. Leute sind frustriert damit, sind sauer darauf wie sonst was, ja? Und dann wollen sie noch das wegnehmen, was die meisten Leute nutzen, um die Games zu zocken oder so. Wobei das dann halt, ja, hey, wenn ihr das dann nicht wollt, dann, ey, wir haben hier dieses gratis Betriebssystem, was mit der Zeit immer besser wird, im Gegensatz zu Windows 10. Ich muss ehrlich sagen, wenn das wirklich dazu bringen würde, dass Steam kein bisschen mehr funktioniert bei mir, das wäre, glaube ich, der Beweggrund, der mich dann wirklich zu SteamOS oder einen anderen Anbieter vielleicht bringen würde. Ubuntu. Weil viel zu viele meiner Games und meiner anderen Sachen sind halt in Steam drin. Deswegen, ich musste so viel meiner Library wegschmeißen, um davon zu kommen. Ich habe nämlich nachgeguckt, was drin ist. Also dieser Microsoft Store, diese Apps und diese Games, die du da kaufen kannst, das sind doch hauptsächlich so Mobile Casual Games, irgendwie sowas, oder nicht? Macht sich das irgendwie in Erinnerung? Und das war alles noch von abgeschreibt. Ich rate, das ist ähnlich wie der Apple Windows Store. Phone, was da jetzt, wo diese ganzen Einflüsse mit den Kacheln und so, die da halt reingeflossen sind. Da meinte ich, dass dann halt viele Mobile Games irgendwie in diesem Store drin sind. Warum sollte man das durch Steam ersetzen wollen? Da hätte ich doch lieber gesagt, hier so, hier, wir geben euch Geld. Steam, und dann das gucken wir mal, wie wir euch integrieren. Wir geben euch Geld. Hier, Geld, integriert mal, euch. Wie wir Steam in Windows 10 integrieren. Da hast du schon den Fehler. Wir geben euch Geld. Worte, die nie gesagt wurden. Von niemandem. Deswegen, es... So war das wahrscheinlich auch damals bei den, also ich glaube, den nativen Amerikanern und den europäischen Einwanderern. So, hier, guck mal, wir haben hier Glasperlen und Teppiche. Was gibt ihr uns dafür? Wir geben euch Geld. Wir geben euch Mais. Und New York, weil wer will die Scheißinsel? Ach nee, warte, Neu-Amsterdam hieß die? Neu-Amsterdamski? Was? Amsterdamski? Nee, New York hieß ja ursprünglich, glaube ich, Neu-Amsterdam. Ja, irgendwie sowas. Egal, aber ist dies... Steam, das ist wohl, weil die haben ihren eigenen Shop, ja, und es kann natürlich die Überlegung wert sein, hey, wir haben auf einem gewissen Gebiet ein Monopol, die haben auf einem gewissen Gebiet ein Monopol, wir könnten versuchen, einen Angriff zu starten, weil dann müssen wir auch nicht irgendwie, für Konsolen machen wir dann auch, dass halt in die Xbox 360 unser Shop reinkommt, und dann hat die PlayStation das nicht, das heißt, wir würden auf allen Gebieten gewinnen, wenn wir das machen, aber die würden sich selbst umbringen. Weil wer zum Teufel würde wirklich Steam weg wollen dann dafür? Niemand, weil alle zu bequem sind. Ich verstehe sowieso nicht, warum muss man immer Angriffe starten? Kann man nicht friedlich koexistieren? Nein. Bäume und Pilze kriegen das doch auch hin. Meine Fresse. Das von wegen, die Pilze fressen die Bäume. Schon mal was von Symbiose gehört? Ja, aber Symbiose. Parasiten eher. Ja, aber Symbiose funktioniert eigentlich friedlich, so hauptsächlich meistens. So, du erlaubst mir auf deine Rinde zu wachsen, dafür schützt deine Rinde so, und gibt dir was ab. Ne, was heißt friedlich? Wir haben. Friedlich heißt Kühe. Wir versuchen nicht Steam zu ficken und Steam versucht nicht uns zu ficken. Das würde eigentlich schon reichen. Und mir zumindest, dass sie einfach die Schnauze halten und ich meinen Computer benutzen kann und auf Steam Games kaufen kann. Mehr will ich doch gar nicht. Das ist alles. Nee, mein Punkt ist mal Mitose. So einfach eigentlich. Mach was du willst. Komm, Symbiose. Sind wir nicht mit den Kühen und so und Hühnern so fast so Symbiose? Was? Hühner? Und Hühner symbionisieren mit was zusammen? Hey, komm, wir sorgen dafür, dass die noch leben und überleben dürfen und wir fressen die dafür. Das ist doch Symbiose. Nee, das ist keine Symbiose. Nein, Wonder Woman hätte gesagt, da wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei und auffressen. Und sie auffressen. So, ja, auf jeden Fall finde ich kacke, soll Microsoft so nicht machen, dass Steam weiter funktioniert. Punkt. Wenn die wollen, dass ich Windows 10 benutze, dann will ich Steam benutzen. Das ist koexistieren. Ich benutze deren Scheiß und dafür halten die Schnauze und lassen mich Steam nutzen. Also mein Argument ist die Sache, wenn die versuchen Stress zu kriegen, die haben sich einen zu großen Gegner rausgesucht. Ja. Die werden platt gemacht. Gabe Newell würde auf Schlag 70 Kilo verlieren, wenn das bedeuten würde, dass er Microsoft mit einem Schlag aus vernichten kann. Gott, fuck, jetzt machst du mir auch noch Sorgen mit sowas für meine Steam-Library. Fuck you. Du, wahrscheinlich, wenn die das wirklich machen und so, wenn ich wieder auf Windows 7 runter. Mehr funktioniert. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist dann bei Apple anklopfen. Nee, das erste, nicht, was ich dann erstmal machen würde, Valve kontaktieren, ja danke, ich hätte gerne mein Geld zurück. Da läuft die andere Scheiße trotzdem nicht, SteamOS. Fix das innerhalb des nächsten Monats und ich will mein Geld zurück. Mein Account hat folgende Spieleliste. Danke. Ich glaube, die wissen die Spieleliste, das ist denen ja nur egal. Die haben dein Geld ja schon. Also du würdest wirklich Steam die Schuld in die Schuhe schieben? Ich will dann mein Geld zurück, wenn sie das dann nicht innerhalb einer gewissen Zeit dann gefixt kriegen, natürlich. Dann ist, wenn Microsoft die Scheiße verursacht. Ja, ich würde Windows in die Schuhe schieben. Ich will Windows 7 wieder haben. Du kannst ja immer noch wechseln. Du, den Key hast du ja noch. Du musst ja nur eben schnell eine ISO oder so runterladen oder irgendwie gucken, dass du... Oder sowas. ISO schnell runterladen oder sowas. Ja, what the fuck? Einfach dafür... Und dann spielst du noch Nutella auf die Hardware und dann klappt das. Dann legst du noch ein Stück Salami auf die Hardware. Da läuft das. Und wartest, bis du Scheiß auf Wärmeleitpaste. Nimm ein Stück Salami. Nimmst du eine Scheibe Mortadella und legst sie auf den Monitor und mal gucken, was passiert. Alter. Oh. Okay. Aber nur den mit dem Gesicht. Und du musst drauf aufpassen, dass das Gesicht richtig rumliegt. Bärchenwurst. In einem Bärchenwurst bezahlt uns nicht, dass ich das jetzt gesagt habe. Bärchenwurst? Uns nicht, dass ich das sage. Bärchen was? Bärchenwurst. Ich glaube, die hat auch einen anderen Namen und nicht nur Bärchen, Gesichtern, oder? Wo gar keine, Bärchen gar keine was? Sind. Wir kriegen ja kein Geld, also Bärchen was? Irgendwas Bärchen. Steif? Kuscheltiere? Welchen Wurst? Gib mal die Wurst her. Falls ihr von uns erwähnt werden wollt mit eurem tollen Produkt, schreibt eine Mail an sven@knack.net. Richtig, sie wird instant gelöscht und es wird auch gleich retweetet, dass wir was bekommen haben. Freut euch. Okay. Ich folge jetzt, glaube ich, mal Knorr. Seriöse Angebote bitte an info@krackecomics.com. Was meint ihr? Hat Knorr eine... Links? Knorr hat ein Partnerprogramm, glaube ich. Knorr, nice. Erstmal folgen. Also Knorr, ob wir eure Produkte mögen oder nicht, werden wir nächste Woche sehen. So, direkt auch schon mal. Popsicle, folgen. Beim nächsten Mal machen wir dann beim nächsten Mal machen wir so einen Maggi-Fix-Contest. Jeder von uns wird eine Tütensuppe und muss die auch... Maggi, genau, Maggi. Komm, Maggi müssen wir auch noch hier. Maggi, so. Verdammt, es gibt so viele Leute. Boah, ihr seid solche Sellouts. Ich dachte, ich bin das Sellout hier, aber dann auch noch für eine verdammte Tütensuppe euch prostituieren. Maggi India. Ey, wo wir mal für eine Tütensuppe prostituieren sind. Wollen wir für den Film reden? Maggi. Wo wir schon mal bei Chemikalien Deutsch? Sind, wollen wir langsam zum Film kommen? Jetzt wirklich. Weil ich wollte auch mal weg. Ja, ich glaube ja, oder? Oder hast du ein neues Thema, Sven? Ich habe noch ein sehr gutes Thema, und zwar, dass wir beide die größten Sellouts der Geschichte seien. Und hey, dass ich dafür... Dass du ich versuch's, so aber keiner will mich kaufen. Leute, einer nach dem anderen. Wir haben schon Leck ohne Ende. Ich verstehe euch beide schon nur schlechter als Stephen Hawking und dann redet ihr auch noch kreuz und quer übereinander. Sehr gut. Was? Bester Plan der Weltgeschichte. Ja, so eine gute Idee. Wieso sollten wir denn aufhören? Bester Plan. Wir sollten über den Film reden. Jetzt hatte ich versucht, dass... Wann hast du den Film überhaupt gesehen? Dass Ansgar noch den Witz versteht und wir durcheinander und kreuz und quer reden. Requiem vor... vor Dings. So ein Bullshit gucke ich mir doch nicht an. Ich bitte dich. Der war super. Ja. So. Nach dem letzten Mal, als Christian meinte, von wegen so, nö, das ist kein Bollywood-Film. Und bei der Besprechung dann einfach nur innerhalb der ersten 3 Sekunden schon so klar wurde, dass das ein scheiß Bollywood-Film ist, was ich schon in der Woche zuvor gesagt habe. Und dass ich mir den Scheiß nicht antun werde. Ich hab auch gesagt, dass das kein Bollywood-Film ist. Das war ein scheiß Bollywood-Film. Nein, das hast du gar nicht gesagt, das habe ich rausgeschrieben. Shah Rukh Khan nicht mitspielt, das ist kein Bollywood. Wow, möchtest du alle anderen indischen Schauspieler, die nicht Shah Rukh Khan sind oder heißen, beleidigen? Nee, jetzt einfach... Was ist mit Khan Shah Rukh, hä? Was ist mit Khan Shah Rukh? Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber den gibt es bestimmt nicht. Was ist mit Khan Shah Rukh? Was ist mit ihm? Was ist mit Ding Ding und Lam Lam, hä? Was ist mit den beiden? Das ist ein Koreaner, Mann. Jedenfalls, wir ja, das schauen ist jede Woche Christian. Einen der besten 250 Filme an, laut IMDb. Wie hieß der? Requiem for a Dream. Erzählt die Story von 4 Personen, die über sich untereinander ein bisschen kennen. Ein Junkie, ein schwarzer Junkie, die Freundin des ersten Junkies, der zufällig weiß ist, und die Mutter des Junkies, der zufällig weiß ist. Also, vielleicht sollen wir kurz vorher, nee. Ja, so ein bisschen. Tendenziell, guter Film, schlechter, sollte man sich den angucken. Mir ist auf jeden Fall positiv gesehen. Von dir, Ansgar? Sehr guter Film, unbedingt sehen. Schlechtester Film aller Zeiten. So, Sven, du hast ihn ja nicht gesehen. Aber der ist von Darren Aronofsky. Stell dir einfach Auge drauf und er sagte so, nee, dann ist das wahrscheinlich wieder Ball Eyewood oder so Dreck, das will ich nicht sehen. Also, der Film fängt an, der Joker klaut von seiner Mutter den Fernseher. Und, ist dann mit seinem Kumpel da unterwegs und verpfändet den für Drogen. Das ist derselbe Spaß, die der Noah gemacht hat 2014. Ey, willst du mich verarschen? Stimmt. Nee, das war das, was mich so irritiert hatte. Das war ein Film in... Und es ist der Joker! Ja, es spielt Jared Leto mit, der in diesem Suicide Squad ja den Joker spielt. Suicide Squad? So, der Joker! Was? Suicide Squad. Mach den Film, Leute. Super, Suicide Squad. Ich mach ein Photoshop. Suicide Squad. Suicide Squad. Jedenfalls, Jared Leto spielt mit. Und ich meine, kennst du den Begriff Requiem, Sven? Was? Ich hab gerade von Ansgar nur verstanden. Ich guck kennt ihr den Begriff Requiem? Ich hab gar nicht verstanden. Egal, Sven ist abwesend. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Kennt ihr den Begriff Requiem? Ich verstehe aber auch nicht. Es kommt hier wirklich nur Geruch lang. Ich muss echt den Stream nebenbei anhaben, damit ich höre, was ihr sagt. Ja, jetzt nochmal, bitte. Kennt ihr den Begriff Requiem, was es halt meint? Ich habe gerade immer noch nichts verstanden, aber ich sag mal einfach ja. Ich habe verstanden, was er sagt. Ich gebe offen aber zu, nein. Ich wüsste jetzt nicht, was das heißt. Überhaupt. So. Ein Requiem ist ein Totenlied. So, also was halt bei der Beerdigung zu etwas gespielt wird. Und dementsprechend ist halt Requiem for a Dream, der Schwanengesang, der ist Abschiedslied zu einem Traum. Und das habe ich auch erwartet vom Film, aber nicht, wie viel Traum da kaputt gemacht wird. Sehr viel. Weil ich meine, vielleicht sollten wir es nicht wirklich in chronologischer Reihenfolge durchgehen, sondern bloß die Charaktere halt. Wir haben erstmal die Mutter von dem, ich möchte es mal Hauptcharakter sagen, weil er halt im Knoten von dem meisten Harry, ist. Harry war sein Name. Die. Das weiß ich noch. Ja. Also die Mutter vom Joker. Sie ist eine ältere Dame zu Hause. Der Mann ist schon weg, wahrscheinlich tot. Man kriegt sie wirklich so mit. Der ist tot. Und tot. Sie ist bloß Fernsehen am gucken und sonst was und macht die alten Leben in der ziemlich schlechten Gegend. Sitzt bloß als einziges Spaßprogramm auf ihrem Sessel und futtert sich die Bonbons. Und ihr Sohn ist auch noch ein Arsch, der irgendwie dauernd den Fernseher klaut, aber den kauft sie wieder zurück. Also holt er sich so Taschengeld. Aber es ist ihr Sohn. Also kann sie ja nichts gegen. Und sie kriegt aber eines Tages einen Anruf. Ja, hallo, Sie sind der Gewinner. Ah nein, ich will nichts kaufen. Nein, nein, Sie kommen ins Fernsehen. Wenn wir Sie angerufen haben, sind Sie schon auf der Liste. Sie werden auf jeden Fall hier kommen in eine Fernsehshow und viel gewinnen können. Und es ist toll und alles. Und dann, oh yeah, Fernsehen, ja, das will ich. Weil es ist ihr Traum, einmal im Fernsehen kommen. Sie gibt das auch sofort zu den anderen Mütterchen und so weiter. Und sie will auch in ihr tolles, altes, bestes, rotes Kleid passen. Aber sie passt nicht. Christian, du erzählst was viel zu lange. Also versuch sie abzunehmen. Das ist viel zu lange, da kann man sich genauso mit dem Film ansehen. Sag doch einfach, dass sie dieses scheiß Kleid will, darum muss sie abnehmen. Also lässt sie sich irgendeinen zwielichtigen Doktor auftreiben, der gibt ihr Diätpillen, nach denen wird sie süchtig und kriegt später Halluzinationen. Ja, du gehst jetzt viel weiter, Mann. Ja, das ist doch scheiße. Du gehst jetzt viel weiter mit der Scheiße. Mann, das läuft doch... Leute, ich habe gerade eine Mail gekriegt. Nobody gives a fuck. Richtig. Sag ich doch, ich kenne das denn. Okay, hierum geht es im Film. Jede Menge davon. Nicht die Dose, sondern von dem, was da draufsteht. So, weil nicht sie hatte den Traum ins Fernsehen kommen. So, dann hast du die zwei anderen Junkies, ihren Sohn und den Kumpel Travis? Trevor? Fuck, ist da irgendwas mit? Der Schwarze? Okay. Ja. Dann, keine Ahnung, zum Beispiel nicht. Ich hab die Namen nicht drauf. Ich weiß nur, ja, der toll. Typ heißt Harry. Wir sind nicht Rassisten, wir tun oder so. Aus Molke drin. Auf jeden Fall, die haben den Traum, wir kaufen Drogen und verkaufen die teure und kaufen uns davon mehr Drogen. Ein ganzes Pfund, das ist deren Traum. Ja, das ist doch, ja. Das klappt auch ein gutes Stück, aber dann irgendwann vielleicht nicht mehr, weiß. Und zusammen mit seiner Freundin hat Harry dann noch den Traum, dass die halt ein... Gott verdammt Ansgar, soll ich dir erzählst den ganzen den Film. Traum, dass sie ein... Das reicht doch, wir haben die Mutter doch schon verraten, das reicht doch. Wobei, die hatte von allen sowieso den coolsten Plot. Du denkst, dass du gerade mit deiner scheiß Ansicht nicht mehr vom Film erzählt hast als ich? Okay, hier ist wie der Film endet. Harry verliert seinen Arm, weil er eine Heroinvergiftung holt. Der Schwarze landet in einem Gefängnis-Knast-Arbeitslager-Getue. Die Oma ist in ihren Halluzinationen komplett abgedreht und liegt irgendwie, ist bettlägerig, keine Ahnung. Und die Alte von dem Harry, die prostituiert sich irgendwie anscheinend jetzt. Und hat zwar dicke Kohle, aber ist innerlich tot. Enjoy the movie. Spoiler. Ja, fuck you, asshole. Ja, oh mein Gott. Ja, also ab jetzt darf ich den Ton wieder reinspielen. Muss ich das wegzuschneiden. Ja, von wegen, da wird alles rausgeschnitten von dir. Du bist diese Folge gar nicht mit dabei. Noch nicht gemerkt? So. Aber... Ja, es tut mir leid, dass ich gespoilert habe. Ja, du hast alles gesehen. Aber es hat mir einfach zu lange gedauert, weil der Film super gut ist und die müssen jetzt schauen. Warum sitzt du hier noch und guckt uns zu? Guck den scheiß Film. Ich bin gerade innerlich aufgerührt, aber ich muss aufhören, diese Scheiße zu trinken, glaube ich. Ja, dann hör auf, innerlich mit Puls zu, aber scheiß Crack. Aber es ist Sache, weil... Deswegen haben wir ja dieses erste Tendenz. Wir sagen, wie ob wir gucken sollten oder nicht. Dann können die Ersten, die den gucken wollen, schon wegschalten. Dann halt grob, was weiß ich, die erste halbe Stunde erzählen. Absolut. So. Aber du hast dann schon die verdammten letzten Teile und so noch erzählen Film, müssen. Wenn es anderthalb Stunden geht, von dem wird nicht die erste halbe Stunde verraten. Das ist doch Bullshit. Das ist viel zu viel. Manche Leute brauchen das. Nee, das ist gar nicht. Manche Leute müssen mal zusammensetzen, was hier wirklich diskutiert werden soll. Weil ich will eigentlich nicht mehr verraten, als was sind die Charaktere und wie geht der Film aus. Das wow, ist also alles, was einen Film potenziell ausmachen könnte. Sehr gut. Ja. Okay, das Ende, also Shining Romeo aus. Und Julia und die beiden sterben. Super. Wie viele Videospiele kennen wir? Romeo und Julia und die beiden sterben. Super, das willst du reden. Ah, und Paris stirbt auch noch. Was? Ich hab grad nichts verstanden. Wieder nicht verstanden. Es war wieder übersteuert alles. Dein Argument ist, Romeo, was Julia, Arsch weg ist, Romeo, beide sterben und Paris. Das ist dein Argument, das wäre die perfekte Diskussion. Wenn der Arsch weg ist, Romeo, Julia. Oh, ich glaube, Christian fängt an, mich zu hassen langsam. Ich muss. Nö, ich fange bloß an, dich rauszuschneiden. Nee, das ist Quatsch. So. Aber du hast ja sicher die andere Nummer, das heißt, wir können ja mal gucken, wo wir denn den einordnen, wie und warum. Ah ja, richtig, die Filmliste. Letzter Platz. Du hast ihn gar nicht gesehen, halt. Ist doch egal. Du hast keine Stimme, weil du es nicht gesehen hast. Wenn du dir nicht die Mühe gibst, es anzugucken, dann, ja, warum bist du überhaupt hier? Okay, cool. So. Gehst jetzt nicht raus. Du bleibst jetzt hier und hörst dir das an. Wir machen das nur für dich, du Schwein. Ja, natürlich bleibe ich noch hier. Dann mache ich das Bild aus. Ich bin kein Beteiligter dieses Podcasts mehr. Doch. Ja, geil, du ruinierst gerade alles, was ich hier aufgebaut habe mit dem und jetzt ist alle Bilder völlig aus dem Takt, weil alles verstellt ist. Geil. Boah. Nein, das kann sich nur um Stunden dauern. Jetzt hat sich die Kamera ausgemacht, wow. Was für ein Vogel, ey. Du Lappen. So. Ja, ihr müsst doch nur noch einen sortieren, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass ich halt extra machte mit dem Splitscreen und sonst was und du jetzt die komplette Position von allem geändert hast. Von allem. Das heißt, von Ansgar ist die Hälfte jetzt abgeschnitten und bei dem, wo du eigentlich sein solltest, ist die Hälfte von Ansgar drin, Jesus, und dein Icon. Ist ein bisschen echt. Ich hab meine Zahl. Warte, ich würfel mir auch mal eine Zahl nebenbei auf. Wird nicht gewertet, aber darfst du gerne machen. Yep. Ja, ich hab eine. Mhm. Sag mal zuerst. Meine ist die 18. Was? Trotzdem ein kleines bisschen schlechter als bei Sonic. Wow, das. Nee, also bei mir ersetzt der Green Mile. Ich hab die neue Nummer 3. Ja, da hast du dich wohl vertan. Nee. Dann sind wir bei 21 durch 2, das heißt 10,5. Wir sind bei unserem neuen Platz 11. Das ist eigentlich Requiem eigentlich for a Dream. Ja. Ja, nee. Alleine Toy Story, erzähl bitte kurz so. Weil die Sache ist, es hat zwar ein paar interessante Techniken und so, wie es zusammengeschnitten die hat und einem, dass man immer bloß kurze Eindrücke von was kriegt mit dem Ton dazu, wie halt Drogen nebenbei dargestellt immer werden. Aber Tablette schlucken, Pillendose zu klappen, Wasser hinterher, diese ganz kurzen abgehackten Transitions, das war super. Die haben so viel erzählt, viel mehr als die ganze andere Story drumherum. Ja, aber das gibt das Gefühl der 80er und das ist ein Film aus 2000 irgendwas. Es ist bei weitem nichts Neues. Das hat doch niemand verlangt. Wir haben 2016, es gibt fast nichts Neues mehr. Es gibt nur noch Änderungen der Dinge. Wenn sie das in den 80ern gemacht hätten, so yeah, neue, tolle Technik, das ist was Beeindruckendes. Da ist das einfach, das ist nichts Neues mehr. Das ist nicht so Besonderes, dass es so einen tiefen Einschlag macht, dass es irgendwie so über die Disse reinkommen muss. Zu der Spielzeit, in der Film spielt, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Was sagst du denn dazu, Sven, wenn du das nicht gesehen hast? Ja, ist doch immer noch letzter Platz, ich finde den Film schrecklich. Er sagt uns, was die neue Nummer ist. Schlimmer als Fanny und Alexander, du Monster. Schlimmer als Fanny und Alexander, schlimmer. Wir haben unseren neuen Platz 250. Okay, 27, dann können wir nochmal 10 Punkte runter das setzen. Das heißt, unser neuer Platz 21 unter Tropatedit. Das zählt natürlich. Nee? Okay. Aber dann einer von euch sollte ja die Top, die 1W250 auswürfeln, weil wir sind... Welchen Film wird denn für die nächste Woche? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er unter 100 ist. Also 1 bis 50, damit ich mal nicht einen Film sehe. Nee, 1 bis 250. Ach, 94. Glaub mir, den Top 50 sind auch genug Filme. 94. Das ist eine langweilige Zahl an. Mhm. Ich glaube, das ist wieder so ein... Inglourious Basterds. Oh, langweilig, habe ich schon gesehen. Ja, nicht gesehen. Dann darfst du wenigstens mal mitreden. Aber ich habe gehört, es geht um Nazis. Ja. Der Bär und die Hunde. Das heißt, wir sind wieder mal bei einem Quentin Tarantino-Film, der auch wieder von den Fans reingesagt wurde, dass es eigentlich in der gleichen Zeitlinie existieren soll. Eieiei. Es ist ein bisschen übertrieben, wie mit Quentin Tarantino-Filmen und den Pixar-Filmen Leute immer bloß den Plot zusammennähen wollen. Ich würde gerne, egal, also ich würde gerne einen Quentin Tarantino-Film haben, der alles das beleuchtet, was passieren musste, damit From Dusk Till Dawn möglich ist. Also, wie es dazu kommen konnte, dass es diese riesige Pyramide da gibt und wie dann am Ende dann halt diese komische Titty-Bar da oben drauf gebaut wird. Es ist fucking Mexiko, da gibt es die Dinger. Wo ist das Problem? Ja, aber warum ist das Scheißding voll mit Vampiren? Wo sonst sollten Vampire sein? Garantiert nicht in irgendwelchen alten aztekischen Ruinen, die außer dem Titty-Twister niemand gefunden hat. Nein, aber irgendwo in alten Ruinen aus sonst was einer Zeit. Da gibt es halt keine verdammten Festungen, wo die sich einlagern können. Also halt, Inka-Ding. Fertig. Ich will das trotzdem. Aber egal, das vielleicht, wenn wir mal von Dusk Till Dawn haben. Wir haben ja jetzt aber trotzdem den Glorious Bastards. Ein Film mit ziemlich viel Brad Pitt und ich glaube ein kleines bisschen mehr Nazis. Nur ein ganz bisschen Hitler. Na, ich hoffe, das ist wieder eine andere Hitler-Film, wo die ihn rasieren und sehen, dass er einen Muttermaler hat. So, aber... Ansgar, du kennst ja die übliche Frage. Wo muss man dich denn liken, sharen, subscriben? Muss man nie, aber ich finde immer nett, wenn man das macht. Okay, ciao. Auf kackelcomics.com. Immer ungefragt im Internet. Hast du mal endlich mehr gemacht mittlerweile? Was? Hast du mal endlich 9 gemacht, das? Oder ist es immer noch? Oh, du hast 9 gemacht, sehr gut. Erstmal. Yay! Yeah. So, aber ja, dich findet man bei ungefragt im Internet, Kacke, Comics und natürlich Alter, auch man mit Videos oder so. So. Und da wird der Sven schon ausgenockt, aber Sven und mich, uns findet man ja bei Knackpunkt und Knackpunkt Gaming auf YouTube, knackpunkt.net und gibt irgendwo einfach Knackpunkt ein, da werdet ihr uns wahrscheinlich finden, nur echt mit dem roten Wenn man bei Google Knackpunkt Podcast sonst was, oder können wir Schluss machen, Sven? Wenn man bei Google Knackpunkt Podcast eingibt, dann taucht Knackpunkt mit als erstes auf. Mit als erstes Haus erschienen. Ja, das sagt schon viel. Also joint auch nächstes Mal, wenn wir vielleicht endlich mal wieder eine Folge ohne Pokémon Go haben, aber wir versprechen nichts. Christian, bevor du schließt. Nein, Christian, warte mal ganz kurz, bevor du schließt. Nein, was? Machen wir es einfach so. Wenn, oh, wenn bei jetzt willst Folge du noch was reinwerfen. Wenn Erklärung länger als 5 Minuten dauert, dann ist das zu lang. Nur in einem Satz erklären, worum es in dem Film geht. Und wenn sie kürzer als 5 Minuten einmal dauert, bitte. Ich mach meine Audiospur mal aus. Ciao, schönen Abend noch zusammen. Warte, wenn sie kürzer als 5 Minuten dauert, wirst du nicht wieder eingeladen. Ciao!